Wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich. Ja, mich dünkt. Hieß nicht ihr Bruder Konrad von Staufen und war Tempelherr? Wenn's mich nicht trägt. Doch halt, da fällt mir ein, dass ich vom selgen Herrn ein Büchelchen noch hab. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verscharrten. Nun? Es sind Gebete drin. Wir nennen's ein Brevier. Das, dachte ich, kann ein Christenmensch ja wohl noch brauchen. Nun freilich nicht. Ich kann nicht lesen. Tut nichts. Zur Sache. In diesem Bücherchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, mit des Herrn selbst eigener Hand die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Oh, erwünscht. Geht, lauft, holt mir das Büchelchen, geschwind. Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen. Und tausend Dank dazu, alt, lauft. Recht gern. Es ist arabisch aber, was der Herr hineingeschrieben. Klosterbruder ab. Einerlei, nur her. Gott, wenn ich doch das Mädchen noch behalten und einen solchen Eider mir damit erkaufen könnte. Schwerlich wohl. Nun, fall es aus, wie's will. Wer mag es aber denn gewesen sein, der bei den Patriarchen so etwas angebracht? Das muss ich doch zu fragen nicht vergessen. Wenn es gar von daher käme?